Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 351, in der wir uns wahrscheinlich wieder sehr häufig uneinig sein werden über die Beiträge des ESC. In diesem Fall das erste Halbfinale. Mein Name ist Ausif Jedi und mit mir am Mikrofon spannende Beiträge beurteilend das Zeilenende. Willkommen! Ja, ich bin der Peter Urban der deutschen Podcast-Landschaft und freue mich heute hier zu sein, aus der Sprecherkabine zu euch zu sprechen. Und genau, schauen wir mal, was heute in diesem Halbfinale passiert. Ich fand meine Beiträge bisher immer irgendwie bitterer. Mal gucken, ob du an die Bitterheit von Peter Urban rankommst. Ich finde Peter Urban gar nicht so bitter. Peter Urban ist einfach nur alt mittlerweile. Ja, aber auch herrlich böse manchmal. Ja, aber nicht bitter. Gut, wir beginnen mit Norwegen. Alessandra mit Queen of Kings. Ja, das war, ich habe mir gedacht, ja, okay, Norwegen. Ja, typisch norwegischer Beitrag. Die Norweger bedienen gerne das Ethno-Klischee. Wir haben ein paar Ethno-Beiträge. Es war nicht mein Liebster. Von denen, die so einen Einfluss drin haben, fällt hinter dem von Moldawien beispielsweise etwas ab, weil er auf Englisch statt auf Norwegisch ist. Ich glaube, auf Norwegisch wäre der noch witziger. Aber es ist eine gute Sängerin. Die Kostüme und die Bühnenshow sind geil. Und der Song ist halt extrem on your nose. Hallo, ich bin die Wikinger-Lady. Okay, irgendwie seltsam. Ich habe mir notiert, gefällt irgendwie. Mhm. Erinnert ein wenig an Balkan-Pop. Also ich habe da ganz viele Balkan-Pop-Einflüsse gemerkt, bei dem allerdings dann irgendwann Balkan aus war. Also es hat so Balkan-Pop, es ist so eine Pop-Stampfer-Nummer vom Balkan, nur ohne dass da irgendwann genug Balkan drin ist. Und dadurch irgendwie hat es trotz allem Spaß. Und die Dame hat auch Stimme. Also ja. Dementsprechend, das Ding rockt beim Publikumsvoting sicherlich ganz gut an Punkten. Bei den Jurys, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, ich habe den Beitrag als erstes von allen Halbfinalbeiträgen gehört und habe dann auch schon meine Position geschrieben. Dementsprechend abwägend zu den anderen Nummern, keine Ahnung. Ja. Ich habe bei Jurys echt keine Ahnung, wie die ganzen internationalen Jurys das Ding sehen. Okay, ja. Balkan-Pop ist eine interessante Parallele. Ich mag ja, gehört ja zu meinen bevorzugten Genres, habe ich gar nicht gesehen. Das hat mich halt voll an diese, es gibt so ein eigenes Subgenre im Power-Metal, das diese ganze norwegische Folklore und Mythologie bedient. Und das klingt genauso, das ist auch dieses Gestampfe. Deshalb ist das für mich so echt klassisch Ethno-Norwegen. Okay, aber es hat keine Gitarren, nur als Warnung. Das, für alle, die jetzt denken, boah, Metal, geil. Nee, das hat es nicht, aber es ist, man sieht da ganz klar den Einfluss. Deshalb ist das für mich tatsächlich eine typische norwegische Ethno-Nummer. Ja, aber wie gesagt, wenn du die Kostüme anschaust, da habe ich auch so gedacht, okay. Vielleicht ist mir die norwegische Kultur so fremd, aber die sind schon ein bisschen speziell. Okay. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Potenzial, gut zu punkten. Also das Halbfinale werden die sowieso überstehen, dafür ist die Nummer viel zu gut. Und ja, im Finale dann kann das Ding, glaube ich, ganz gut mithalten. Ich muss mal sehen, ich habe es, glaube ich, im oberen Mittelfeld am Ende platziert. Gut. Dann kommen wir zu, zu dem Land, das Ralf Siegel immer wieder auch irgendwie eine Heimat bietet. In diesem Jahr nicht. In diesem Jahr treten an The Busker mit Dance. Welches Land ist das? Malta. Musst du dazu sagen, weil der gute Ralf Siegel hat auch schon für San Marino geschrieben. Okay, stimmt. Ja, wobei, ja, San Marino ist ja der Joker-Ticket-Wettbewerb. Darüber reden wir aber in Halbfinale 2, glaube ich. Halbfinale 2. Ja. Malta, ich wollte, dieser Song ging ja los und ich wollte Centerfold singen, als der losgelaufen ist. Und dann dachte ich mir so, okay, das, was ist das? Hilfe, I feel better in my sweater. Aber ja, das hat, ich mag den Swing in der Nummer tatsächlich. Das, ich fand's witzig. Ich kann zu dem Sänger relaten, der sich in seinem Sweater einfach auf der Party wohler fühlt. Ja, der ist, was du zu Icke Hüftgold gesagt hast, dass der ist komisch. Das sehe ich, aber, und er ist tanzbar. Ja gut, er heißt Dance, also ja. Sollte er tanzbar sein. Wenn er das nicht ist, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Ja, also das ist, denke ich, eine gute Voraussetzung, um da mitzumachen. Der hat mich extrem unterhalten. Das ist so für mich ist das so ein kleines Perlchen und den habe ich tatsächlich auf Platz 4 platziert. Dem rechne ich ganz gute Chancen aus. Okay, ich habe bei Siegchancen nö stehen. Dudelt vor sich hin, stört nicht, reißt nicht mit, ist ein radiotauglich geschriebener Song. Ist einfach nicht das, wo ich sage, boah, das Ding gewinnt. Okay. Keine Ahnung. Wir kommen zur Heimat der Scherben. Serbien. Für Serbien tritt an Luke Blake. Samo mi se spava. Ja, Serbien. Merkwürdige Elektroklänge und viel Geflacker steht hier. Wir haben im ESC zwei Songs, die dieses Traumthema bedienen. Das ist Serbien und das ist Lettland. Serbien ist nicht ganz so angestrengt Meta, wie das Lettland war. In der Optik ist das irgendwo zwischen Sandmännchen und Tron, fand ich. Und ja. Das ist so, also der lettische Beitrag, dazu kommen wir dann noch, den fand ich extrem anstrengend. Serbien war einfach nur anders anstrengend. Das einzige, ja, nee, also, nee. Einfach nur nie. Ich möchte das bitte nie wieder sehen müssen. Ich möchte bitte, dass dieser Song im Halbfinale rausfliegt. Also ich hab mir dazu notiert, dass es viel Potenzial für einen düsteren Elektropop-Song liefert. Das Problem ist nur, dieser Song hat ganz viele Versatzstücke, die aneinander gepappt werden. Mhm. Und eigentlich auch gute Versatzstücke. Das Problem ist nur, du machst aus vielen guten Versatzstücken nicht unbedingt einen guten, kompakten Song. Ja. Wenn sie das hinkriegen, mal einen guten, kompakten Song aus diesen vielen Versatzstücken hinzubekommen, dann wird's eine geile Nummer. Aber so ist es halt einfach nur, ja, wir springen mal hier hin, wir wollen mal das machen, wir wollen ein bisschen hier und da und dann auch noch. Also, ja. Die Sprünge sind einfach viel zu anstrengend und die Bühnenshow, ja, doch, Tron trifft's. Ja, doch, das trifft, ja doch. Also das, du beschreibst das ganz gut, was mein Problem ist mit dem Song. Den habe ich tatsächlich als viertletzten in meinem Ranking. Das ist einfach, das ist einfach Mist. Also bei mir steht Siegchancen nö. Ja, schön. Gut, und wo wir gerade von Traumnummern reden, kommen witzig. Wir auch gleich zu Lettland. Witzig, das war mir gar nicht bewusst. Muss hier Transparenzhinweis, ich habe die Songs alle in alphabetischer Reihenfolge nach dem englischen Alphabet gehört. Das heißt, der serbische Beitrag kam irgendwann sehr viel später nach dem lettischen. Und das ist so, ich habe diesen lettischen Beitrag gedacht, yay, Orange is the New Black und wir sind alle gefangen und wir spielen keine echten Instrumente, sondern hauen in die Luft. Wir sind gefangen in einer Traumwelt und alle für uns alleine und boah, nee, das ist, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich werde das ein paar Mal sagen, das ist einfach viel zu meta für einen guten Song. Und die Hipsterigkeit dieser Band, die kotzt mich so sehr an. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist die Gentrifizierung des ESC einfach. Also ich habe mir dazu notiert, dass ich es mag. Echt? Okay. Ja. Ich hasse diesen Song mit einer Ausdauer, also da kommt selbst Icke Hüftgold nicht dran. Also ich hab, glaube ich, bei diesem Meta, ich verstehe deinen Ansatz, was Meta angeht. Ich habe geschrieben, Marx wird vermutlich bühnenshowtechnisch noch einiges reißen und dann vielleicht sogar weit vorne landen. Und bei Siegchancen habe ich mir tatsächlich den längsten Text aufgeschrieben, den ich mir überhaupt aufgeschrieben habe. Ich habe meistens nur Jap oder Nö oder Nein geschrieben. Interessant. Und der Text, den ich bei Siegchancen drinstehen habe: Jurys aus deiner Umgebung feiern es als Kunst. Oh Gott, das könnte sogar sein, ja. Ich glaube, wo ich bei Norwegen sage, das Publikum rockt die Scheiße fett, wird's wahrscheinlich hier bei Lettland die Jury vielleicht punkten. Ich verspreche, ich habe an allen anderen Stellen nur noch Ja und Nein geschrieben. Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, dass das ist einfach viel zu meta, als dass es funktionieren kann. Ist in meinem Gesamtranking genau über Serbien gelandet, also fünftletzter. Das ist Mist, um Bernd das. Du hast einfach keine Träume mehr, Junge. Ich habe Träume, aber in meinem letzten Traum bin ich mit einem Stadtbus von Dänemark in die Niederlande gefahren, und zwar durch den indischen Dschungel. Das ist die Kategorie, in der sich meine Träume abspielen. Gut, du liegst also nicht in einer Badewanne und spielst unsichtbare Instrumente. Ich dachte schon, okay, ja, Farbkonzept orange, und dann haben sie unsichtbare Instrumente gespielt. Oh Gott. Und dann läuft er an denen vorbei, wie die da hin und her schunkeln, und hast du ein Soundboard oder ist da gerade ein Motorrad bei dir an der Tür vorbeigefahren? Bei mir ist ein Motorrad vorbeigefahren. Okay. Das war der dezente Hinweis darauf, dass ich aufhören soll, über diesen Song zu ranten. Ist ja gut. Rocker aus deiner Umgebung möchten, dass du nicht weiter darüber redest. Gut, wir reden, wo wir vorhin schon von dem kleinen Portugal sprechen, sprechen jetzt vom großen Portugal, nämlich Portugal. Oh, wir dürfen über Portugal sprechen. Ja, über Mimikatz ai Coração. Ja. Beim ESC sind ja zwei Dinge grundsätzlich wichtig. Erstens die Songs und zweitens die Kleider. Und das portugiesische Kleid ist für mich definitiv der Gewinner des Eurovision Kleid Contest. Ansonsten, wie gesagt, Portugal überrascht mich mit einem Song, der so gar nicht Portugal ist, aber das liegt auch daran, dass die Spanier einfach was dahin geschickt haben, was nach einem portugiesischen Song klingt. Und eigentlich, dass mich der Song dieses Jahr abholt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er nicht gut abschneiden wird. Das ist halt, also der ist sehr classy, klassisch ESC. Der hat Kostüme, der hat Choreo, der hat ein Kleid, das gar keinen Trick braucht, um super zu sein. Ich hoffe, dieses Kleid hat auf der Bühne am Ende einen. Ich würde mir noch ein bisschen Windmaschine zu dem Song wünschen. Der ist, wie der norwegische Beitrag auch, sehr on your nose. Hallo, wir sind Portugiesen. So wie die Norweger für mich sagen, hallo, wir sind Norweger. Künstlerisch finde ich den noch einen Ticken besser. Also eine Windmaschine würde bei dem ganzen Tüll irgendwie, glaube ich, stören. Nee, so eine leichte Brise, die dafür sorgt, dass dieser Tüll sich auch bewegt, wenn sie da steht. Ja, so viel stehen tut die ja nicht, das ist ja das Schöne. Ja, aber sie liegt ja vor allem viel. Ja. Auf dieser Couch. Ja, meine Notiz zu diesem Song ist: Wir lernen, Portugal ist bei Spanien. Und irgendwie echt ganz nah dran. Ja. Also es klingt wie ein spanischer Song. Nur halt nicht Stierkampf und Flamenco. Ja. Es sind einfach getauscht. Nur sprachlich ist so ein bisschen anders. Also wenn man so merkt, die haben eben doch eine andere Betonung in ihren Wörtern. Und ja, es ist quasi ein spanischer Song auf Portugiesisch. Ja. Ich fand ihn irgendwie ein bisschen so halbwegs belanglos. Dadurch. Ja. Kann ich. Und ich habe mir auch notiert, Trickleid, Fragezeichen. Könnte ein Trickleid den ganzen Scheiß retten? Definitiv. Also dem Song würde ein Trickleid gut tun. Ich denke auch nicht, dass das Siegermaterial ist. Ich denke, der wird irgendwo im Mittelfeld landen. Ich habe mir aufgeschrieben, nö, bei Siegchancen. Ja. Nö. Aber der hat, also mir hat er zumindest Laune gemacht. Ich habe den gesehen und ich war wieder versöhnt damit, dass ich vorher Icke Hüftgold hören musste. Das ist der Content, weshalb ich ESC schaue. Okay. Ansonsten, ja. Nee. Nö. Ist keine Siegchance da. Ja, nee, muss er auch nicht. Aber wie gesagt, er unterhält. Schön, dass auch Portugal noch da ist. Genau. Ja. Springen wir mal auf die Insel. Und ich rede nicht von Island. Ja, darüber wird aber auch noch zu sprechen sein. Genau, und ich rede auch nicht von Uk oder Zypern, sondern ich spreche von Irland. Mhm. Für Irland tritt an Wild Youth, We Are One. Mhm. Ja. Möchtest du was dazu sagen? Ich habe das Wort radiotauglich mal positiv und mal negativ konnotiert. Rate mal, ob es hier positiv gemeint ist oder negativ. Also, das ist witzig. Ich habe mir eine Bemerkung zu diesem Song notiert, die auch in Richtung Radiotauglichkeit möglicherweise geht. Also in Sachen Radiotauglichkeit könnte man das positiv tatsächlich formulieren, auch wenn ich das hier als Beleidigung gemeint habe. Ich finde den Song gut. Ja, okay. Also, ja, das ist radiotauglich, aber durchaus darüber hinaus gut. Okay. Also, ich mag den Song. Okay. Wenn es nicht komplett anders kommt, dürfte Irland damit ganz weit vorne liegen, weil der Song einfach echt Spaß macht. Okay. Also, der geht nach vorne und hat Spaß. Okay. Ja, das ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich in dem Song gefragt, warum sie Disco-Kugeln über dem Kopf haben. Das habe ich nicht verstanden. Und vielleicht muss man zu diesem Song wissen, dass ich Coldplay nicht leiden kann. Und Coldplay verkleidet als irische Band funktioniert für mich halt auch nicht. Wobei man dazu sagen muss, verkleidet ist doch nicht so verkehrt. Ja, verkleidet ist grundsätzlich gut, aber wenn Coldplay drunter steckt, weißt du, es ist eine irische Band. Mhm. Wenn die klingen würden wie Bono, dann würde ich ihnen das noch verzeihen. Aber wenn du es dann einfach hoch, wenn du die Disco-Kugel abnimmst und dann Coldplay ist und du einfach nur noch drauf wartest, dass sie The Scientist lostrellern, dann ist halt, nee. Deshalb ist hier radiotauglich okay. Auch als Beleidigung gemeint. Okay, ich wie gesagt, ich fand den Song gut. Ich hatte da Spaß mit. Ja, also der ist, deswegen. Ja, also der hat natürlich einen Retro-Sound. Das hat man auch dieses Jahr ein paar Mal, fand ich. Auch hier I Feel Better in My Sweater hat auch so ein bisschen Retro-Sound. Ja, der Refrain ist relativ eingängig. Ich fand ihn flach und wie gesagt, es ist Coldplay. Nee, ich will das bitte nicht. Ja, aber zu Masken können wir kurz was sagen, wo wir es gerade von Masken haben. Letztes Jahr ist ja für Norwegen ein maskiertes Duo angetreten, Subwoofer. Ach, das waren die Wölfe, ne? Ja, der war nicht schlecht. Before the wolf eats my grandma, give that wolf a banana. Oh ja, der war super. Das war witzig und in der Zwischenzeit hat sich ja herausgestellt, wer da drunter steckte unter diesen Masken. Okay. Und ja, das ist halt so geil, weil es sind halt ja durchaus gestandene Leute gewesen und die haben einfach nicht mit ihrer Popularität irgendwie gepunktet, so ja, nö, uns kennt man eigentlich von da und uns kennt man eigentlich von da, sondern tatsächlich war es einfach nur was halbwegs etabliertes, was sich einfach nochmal komplett neu versucht hat. Das ist schön, ja. Ja, ja. Dazu muss man übrigens sagen, auch dieses Jahr, was mir aufgefallen ist, um einfach noch den Gedanken mitzunehmen, wobei es bei Wild Youth jetzt nicht passt, aber wo wir gerade schon drüber sprechen, wo die Leute sich herrekrutieren, und nein, es ist übrigens nicht Coldplay, aber dieses Jahr ist mir aufgefallen, in ganz vielen europäischen Ländern treten Leute an, die irgendwelche Castingshows gewonnen haben in anderen Ländern und dann irgendwie über den Vorentscheid dann da gelandet sind. Wenn ich mir überlege, so die Gewinner von DSDS, die willst du alle nicht da hinschicken zum Beispiel. Wir haben Teilnehmer von DSDS schon und anderen Shows schon einige hingeschickt. Von DSDS haben wir keinen Teilnehmer hingeschickt. Doch, Grazia hieß sie. Und die ist letzte oder vorletzte geworden. Die hat nicht gewonnen, aber sie ach war... Ach so, doch, scheiße, stimmt. Ja, mindestens. Du hast recht. Und wir haben die No Angels hingeschickt, die haben auch eine Castingshow gewonnen. Ja, aber die haben Popstar. Ja, aber ich will nur drauf raus. Wenn du siehst, wie viel Potenzial die anderen Länder haben, weil die Songs sind teilweise wirklich besser und die Leute auch teilweise besser als das, was in Deutschland bei Castingshows. Vielleicht sollte man tatsächlich in Deutschland mal Castingshows mit Qualität, erstens mit mehr Qualität produzieren und weniger auf Drama. Weil wenn du überlegst, der Gewinner von DSDS hat ja meistens nicht vor allem damit überzeugt, dass er Stimme hat, sondern vor allem, dass er den Affenzirkus in der Karibik überlebt hat. Ja. Ich möchte die Sänger von DSDS tatsächlich nicht schlecht reden. Das Problem bei den Gewinnern von DSDS ist meistens vor allen Dingen auch, dass ihre ersten Nummern alle von Bohlen produziert werden. Und Dieter Bohlen produziert immer noch den gleichen Sound, den er auch in den 80er Jahren produziert hat. Und er wartet einfach drauf, dass das im Zuge der Retrowelle dann halt auch erfolgreich wird wieder. Aber wir kommen noch zu Dieter Bohlen in diesem ESC. Der hat nämlich noch einen ganz großen Einfluss. Oh, ich bin gespannt. Auf den letzten Teilnehmer des zweiten Halbfinals. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, also, wir waren in Irland und machen jetzt den Sprung auf den Balkan. Juhu! Und wo wir schon Serbien hatten, bleiben ja gar nicht mehr so viele Länder. Und wir nehmen einfach mal Kroatien. Kroatien. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Kroatien. Let three. Ja. Mama SC. Gott. Okay. Jetzt ganz genau hinhören, denn ich habe für diesen Song eine Beschreibung. Und mehr muss man da wahrscheinlich auch nicht dazu sagen. Okay. Es ist ein Antikriegslied auf Speed und LSD. Und das trifft auf die Rocky Horror. Na, ich sage es noch einmal. Und ich schneide es nicht raus, denn ich stehe dazu, dass ich es gesagt habe. Achso, We Are One, übrigens Siegchancen, ja. Also, nur nochmal, um es festzuhalten. Aber Kroatien, Let Three, Mama SC. Antikriegslied auf Speed und LSD trifft auf Rocky Horror Hitler Show. Okay, war das alles? Ein Trickleid? Fragezeichen? Oh. Könnte ein Trickleid helfen? Könnte es das retten? Ich habe keine Ahnung. Nein, das Ding wird das Halbfinale nicht überleben und wird auch rausfliegen. Also wir werden es nicht im Finale sehen. Das wäre so traurig. Also das ist für mich einfach, dieses Lied muss einfach instant gewinnen. Wir müssen einfach den Rest des Wettbewerbs nicht mehr schauen. Das ist optisch und musikalisch. Und wenn ich die Botschaft richtig verstanden habe, dass sie sich über Putin als Stalin, der die Bombe reitet, lustig macht, dann ist das ein Gesamtkunstwerk. Das ist bitte etwas, was die Jury als Kunst bewerten sollte. Und das ist auch noch lustig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die im Halbfinale rausfliegen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das durch die Decke geht. Ich habe die für mich persönlich in meine Top 3 platziert. Ich fand das mega. Ich habe das gesehen und ich habe 3 Minuten einfach nur gelacht. Das ist Punk-Dada einfach. Ich fand's mega. Ja, wie gesagt, den Stalin hatte ich witzigerweise gar nicht auf dem Schirm bei diesem Schnauzer. Eigentlich wäre der doch deutlicher Stalin zuzuordnen. Stimmt. Oder? Ja. Schwierig. Stalin hat ein bisschen mehr noch um die Kurve gehabt. Hitler hatte ein bisschen schmaler. Das heißt, es siedelt sich so zwischen Stalin und Hitler an. Ja. Und nee, also das war einfach, ich habe den auch nochmal gesehen und der hat einfach genauso nochmal funktioniert. Ich lag wieder lachend, das zweite Mal, glaube ich, im Badezimmer. Ja. Ich lag lachend auf dem Boden. Ich habe mich auf meinem Badezimmerteppich zusammengerollt. Das mache ich normalerweise nur, wenn ich sehr betrunken bin. Okay. Siegchancen? Ja. Nein, nicht deine Meinung, sondern dein Gefühl. Versteht Europa das? Ja. Okay, cool. Also, entweder versteht es Europa total oder überhaupt nicht. Aber eins von beiden. Das ist entweder kriegt das 0 Punkte im ersten Halbfinale oder Top 3. Gut, wir kommen in hügeliges Gelände in die Schweiz. Die Schweiz. Ja. Remo Fora mit Watergun. Oder Watergun. Ich finde aber Watergun. Watergun. Mhm. Hallo, ich bin der Remo und ich habe einen Watergun. Ja, in meiner Hose. Fände ich sympathisch. Okay. Ja. Kannst du dem Song, kannst du irgendwas Positives sagen? Dieser ESC ist ja das Jahr der Herrenballaden und dieser Song trägt dazu bei, dass die Herrenballaden hier statistisch gesehen vorne dabei sind. Ansonsten kann ich, glaube ich, nichts Nettes über diesen Song sagen. Du? Na, ich hätte mir einen echten Refrain gewünscht. Also so ein schöner Refrain, wo man so mitmachen kann, wäre schöner gewesen irgendwie. Okay. So mit mehr Schwung, weißt du, so was so ein bisschen, weil hinten raus beweist er ja eigentlich, dass er es stimmlich kann. Also die Bridge hinten raus, da zeigt er, hey, ich kann's eigentlich, aber der Song lässt mich nicht. Oder der Autor lässt mich nicht, oder der Komponist lässt mich nicht. Also er selber kann stimmlich was, aber schwierig. Ja. Ja, doch, das trifft's. Ansonsten, mir waren zu viele Kriegsmetaphern für meinen Geschmack in dem Lied. Und wie alt ist bitte der Sänger? Ich habe mich gefragt, wofür es eigentlich ein Junior-ESC gibt, wenn die Kinder jetzt auch bei der Erwachsenenshow mitmachen dürfen. Ach du, es gibt aber auch schon, was war es, eine 13-Jährige, die mal ein ESC gewonnen hat? Das ist dann aber verdammt lange her. Das müsste dann vor der Zeit, wo es ein Junior-ESC gab, gewesen sein. Ja, klar. Aber ja, also ich finde, wenn es einen Kinderwettbewerb gibt, dann sollten die Kinder da auch mitmachen, einfach. Also er hat übrigens The Voice of Switzerland gewonnen und ist 21. Ja. Sieht trotzdem aus wie 12. Er war auch in der RTL-Show Zeig uns deine Stimme. Oh je. Muss man da irgendwie seinen Mund weit aufmachen und dann gehen die mit so einem medizinischen Gerät da rein, dass man sich die Stimmbänder anschauen kann? Ich glaube, da wurde auch hinter einer Schattenwand gesungen oder sowas. Ach so. Ja, ja, also. Watergun aus der Schweiz, danke und tschüss. Nein, keine Siegchancen. Nö. Ob das Halbfinale übersteht, weiß ich nicht. Nö, der ist bei mir irgendwo im Mittelfeld Niemandsland platziert, weil er einfach total belanglos ist und ich nicht. Der landet irgendwo kurz vor den Songs, die ich wirklich schlecht finde. Gut, wir kommen nach Israel. Ah, Israel. Noah Kirel mit Unicorn. Ja. Ja, magst du was dazu sagen? Ich dachte bei der Eröffnung erst, jetzt kommt James Bond. Bin dann positiv, ja, der Anfang, so der erste Takt ist sehr, oder die ersten paar Takte ist sehr James Bond Intro. Mhm. Ich bin dann positiv enttäuscht worden. Echt? Ja, das ist professioneller Frauenpop. Das geht so in diese ganze, diese ganzen weiblichen Solokünstler, Name Them, Katy Perry, Rihanna, Schieß mich tot, bla. Also professioneller Frauenpop ist das. Stimmlich ist das okay. Musikalisch biegt er irgendwann ab, so in Richtung orientalische Vibes. Und da hat er mich so richtig gehabt. Zu spät für einen Sieg, aber ja, doch. Ich denke, der funktioniert. Okay, also ich habe mir notiert solide Popnummer mit Bühnenpotenzial. Ja. Ich habe nur das Musikvideo dazu gesehen. Das heißt, auf der Bühne muss ich das Ding noch beweisen. Und also es wird viel getanzt auf jeden Fall. Ich denke, doch, das ist so ein Ding, das wie gesagt, das funktioniert dieses ganze. Mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht ein. Doch Dua Lipa, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé. Und zwar tatsächlich nicht auf dem Superstar-Niveau, aber zumindest stimmlich und von dem, was geschrieben her, hat das eine ähnliche Qualität. Und deshalb kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Ja, was ich dazu mir noch notiert habe, ich habe mir das auch schon an einer anderen Stelle notiert und gesagt, hier auch nochmal, wenn die Stimme greift. Ich habe mir das Musikvideo dazu nur angeschaut. Und die Schwierigkeit ist halt immer Musikvideo und live. Das stimmt. Wir haben das letztes Jahr bei Österreich gesehen, aber da komme ich an anderer Stelle noch zu, weil da reden wir spätestens bei Polen drüber. Weil bei Polen habe ich mir wirklich beides angeschaut, Musikvideo und Live-Performance, und da können wir dann direkt darüber sprechen. Aber hier geht's wirklich darum, wenn die Bühnenshow passt, die Stimme auf der Bühne performt und ja, dann hat das Ding auf jeden Fall Siegchancen. Mhm. Das ist eine solide Popnummer mit Bühnenpotenzial, läuft. Ja, also kann gewinnen. Ja, ich sehe den auf jeden Fall auch in den Top 10. Ja, und ja, ich meine, es wäre ja auch mal schön, wenn Israel mal nicht mit so komplett abgespaceden Nummern gewinnt, sondern einfach mal mit einer guten Popnummer. Der Witz ist, Moment, also tatsächlich, Dana International war eine solide produzierte Popnummer von einer weiblichen Popstimme, also. Ja, ich will drauf raus. Es wäre ja mal was Schönes, wenn Israel mal gewinnt, wenn es keine solide Popnummer, na egal. Ja. Ja, doch, also, ja. Würde mich, glaube ich, ein Stück weit überraschen, aber könnte so sein. Aber egal. Machen wir weiter. Gut. Wir kommen zu einem Land, über das ich sehr traurig bin, dass nicht einfach der letztjährige Beitrag einfach wieder angetreten ist, weil es einfach eine lustige Nummer war. Mit Stipsy Stop. Moldau. Moldau. Da darf antreten Pascha Parfeni. Moldau. Moment. Ach da. Mit Soare Siluna. Ja. Moldawien. Moldawien ist für mich so ein Wundertütenland. Da weißt du nie, was dieser verrückte Saxophonspieler, den man bis heute als GIF sieht, der ist ja auch ein moldawischer Beitrag gewesen. Ja. Ja. Und also ich mag tatsächlich, deshalb die moldawischen Beiträge oder moldauischen Beiträge, sagt man ja heutzutage, meistens, weil man nie so genau weiß, was man da bekommt. Dies Jahr sehr massiv die Ethno-Schiene. Weil es ja letztes Jahr komplett anders unethno war, ne? Nein, du weißt nie, ob sie es machen oder nicht. Und die ersten in der alphabetischen Reihenfolge, die das so krass durchziehen. Eine fette Bassdrum drin, das fand ich gut. Kann man tanzen. Das Besondere hat mir ein bisschen gefehlt an dem Song. Also ich hab ihn gefeiert. Mhm. Ich rechne ihm tatsächlich keine Siegchancen ein, das finde ich, ich sehe da nicht den Sieg, ja. Der ist weit weg. Ich habe ja einen Softspot für Moldau. Also das ist, ich weiß nicht, daran liegt es vielleicht. Du wirst doch noch zum Gay ehrenhalber ernannt. Wieso, wegen Moldau? Ja, weil du den leichten Crush auf Moldau, da gehört dazu. Also ich meine, du hast es bei den Big Five massiv verkackt, aber vielleicht doch ehrenhalber zumindest. Wieso? Moldawien hatte letztes Jahr eine richtig lustige Nummer, dieses Jahr eine richtig lustige Nummer oder eine richtig unterhaltsame Nummer. Also ich feiere den Flötenmann total. Da muss man ja sagen, das haben sie sich ja abgeguckt, den Flötenmann. Die Flöte letztes Jahr bei Stefania. Ja. Dieses Jahr Moldau. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber in den moldawischen Beiträgen hört man häufiger eine Flöte und hat die auch häufiger auf der Bühne. Ja, aber ich finde, du siehst, also wenn du dir den moldawischen Beitrag oder den Moldauer Beitrag anschaust, dann siehst du diesen Flötenmann, der halt einfach nur für die Flöte da ist. Mhm. Und das macht's halt aus. Also wenn du letztes Jahr die Ukraine gesehen hast, da hattest du auch diese Riesenflöte. Und dieses Jahr halt auch wieder eine Riesenflöte mit einem kleinen Flötenmann. Mhm. Also, ja, das gewinnt nicht. Mögen tue ich's. Das ist eine. Ich glaube, die Schwierigkeit hier ist tatsächlich, dass es gibt wenig Beiträge, bei denen ich gesagt habe, boah, die gefällt mir richtig gut, die Nummer. Und der gewinnt nicht. Hier ist es, glaube ich, wirklich so. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber ich hoffe, sie bekommen die Show auf die große Bühne, weil wir haben sie auf der kleinen Bühne gesehen. Mhm. Nur das Ding auf eine richtig große Bühne zu bringen, wird auch nochmal spannend, weil da ist die Frage, kriegst du es auf die große Bühne oder sehen wir es als TV-Zuschauer nur und du hast halt Sachen, die ausgeblendet werden oder sonst irgendwas, weil der kleine Flötenmann ist tatsächlich etwas, was du nur in dem Moment siehst, wo er dann auf einmal auftaucht. Mhm. Und den müsstest du auf der Bühne auch irgendwie verschwinden lassen, sonst steht der irgendwo einfach belanglos im Dunkeln rum oder sonst irgendwas. Die ESC-Bühne ist halt einfach nochmal eine andere Bühne. Das stimmt. Und dementsprechend, ich bin da gespannt auf die Show. Wenn die Show richtig kickt und das Ding richtig abgeht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe einen Softspot für Ja, gut. Weißt du, mein besonderer Softspot bei der Nummer ist ja, dass ich ja die Hoffnung habe, wenn ein Pascha den ESC gewinnt, dass Fritz Lemmerz dann explodiert. Ein Pascha vom Balkan. Ja. Allein deshalb werde ich wahrscheinlich schon einmal für Moldau anrufen. So, wir kommen zum Dauergewinner und Pop-Titanen-Land schlechthin Schweden. Oh, wie ist das schön. Ja, da tritt Loreen an mit Tattoo. Oh, wie ist das schön. Gut, also die Loreene. Ja. Ist eine solide Popnummer und müssen wir eigentlich wirklich über Schweden reden? Naja, also das ist Grund Nummer 1, warum es gewinnt. Grund Nummer 2 ist, dass Loreene es wieder ist. Also eigentlich ist es Euphoria nur stärker als Ballade mit leichten Aber-Anleihen. Und ansonsten werden wir das volle Programm bekommen. Begnadete Sängerin, ausgefeilte Bühnenshow. Ich denke nicht, dass sie dieses Jahr gewinnt, aber ja, Schweden schickt grundsätzlich sowieso immer was Besseres als 95% von Rest Europa. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass es klingt wie etwas, das man schon 10-mal gehört hat irgendwo. Und wenn das nicht auffällt, dass man es schon 10-mal irgendwo gehört hat und es als total innovativ und neu und bombig wahrnimmt, dann ist Schweden oben dran und hat auch Siegchancen. Aber ansonsten, also sollte auffallen, das Ding ist eigentlich aus vielen verschiedenen guten Versatzstücken schon 20.000 Mal irgendwie produziert und neu zusammengesetzt. Wenn das nicht auffällt, dann könnte man damit punkten und siegen. Ansonsten nicht. Also ja, Bombennummer, grandios. Und es ist halt wieder Loreen. Ja, also, ja. Also der Song macht einfach alles richtig und ich glaube, deshalb gewinnt er am Ende auch nicht. Ach, ja, naja. Es wäre tatsächlich Schweden zu gönnen, mit Loreen jemanden zu haben, der einfach ABBA endlich ablöst. Weil alle werden darin, ah, die ABBA, die Schweden haben den Grand Prix mit ABBA mehrfach gewonnen. Ach. Einmal. Haben die nicht zweimal ABBA gewonnen? ABBA hat nur einmal gewonnen, aber Schweden hat trotzdem die meisten ESC-Trophäen. War das nicht Irland? Nee. Ah, nee, Irland hat mehrfach Sieger. Ja gut, dann könnte Johnny Logan hat das Ding zweimal gewonnen, ja. Gut, dann könnten die Schweden das jetzt auch mal zweimal gewinnen, dann wird nicht ständig über Johnny Logan geredet. Ja. Beispielsweise. Genau. Aber wie gesagt, ja, Schweden ist immer ein Anwärter auf Siege. Also. Und nächstes Jahr tritt für Italien einfach nochmal Moleskine an. Singen ein Buch über Büchlein, ein Lied über Büchlein. Nein, Maneskin heißen die, ich weiß. Aber ich musste bei dem Namen auch schon an Maneskin denken. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich krieg's auch nie so ganz richtig hin, wie sie jetzt heißen. Gut, also wie gesagt, solide Popnummer Schweden, Klassiker. Gut, wir gehen ganz in den Osten nach Aserbaidschan. Ja. Ja, ich habe ja schon da was treten an. Ja. Tural Turan X mit Tell Me More. Ja, ich habe ja schon im Laufe dieser Episode was zum Thema Retro-Sound gesagt und das ist halt, wir sehen aktuell bei den Kids, dass die Mode der späten 90er und frühen 2000ern zurückkommt, also sollte es uns auch nicht wundern, wenn auch die gleiche Musik zurückkommt. Das holt mich aus nostalgischen Gründen ab, wird keine gute Bühnenshow haben und ja. Nee. Ja, aber weißt du, was das Schöne ist? Du wirst was erleben beim Grand Prix, was du so vielleicht in deiner Lebzeit gar nicht mehr so hinbekommen hättest. Du wirst Simon & Garfunkel noch mal live erleben. Träumchen. Ja, also die beiden erinnern so ein bisschen, ich habe ja aufgeschrieben, Simon & Garfunkel meets Britpop. Und ganz ehrlich, wenn da nicht Aserbaidschan draufstehen würde, das Ding ist einfach so generisch, das könnte ich aus jedem Land sein. Jedes Land, das sich einfach keine Mühe gegeben hat, irgendeinen Song zu suchen und gesagt, ach komm, lass die beiden antreten, die da irgendwie so ausschauen und klingen wie Simon & Garfunkel und Jude ist. Ja, ist die Chancen? Nee. Nein. Tatsächlich oberes Mittelfeld könnte ich mir vorstellen, weil der so nostalgische Gefühle bei vielen Leuten weckt vom Sound her, aber nö. Aber so, dass der kontinuierlich 8 Punkte holt, könnte ich mir da vorstellen. Gut, wir kommen zu Tschechien. Tschechien! Vesna, My Sister's Crown. Oder auch auf Deutsch übersetzt, meiner Schwester ihr Grauen. Ja. Okay. Bei dem Beitrag, um an dein Simon & Garfunkel anzuknüpfen, bei dem Beitrag war ich mir halt jetzt nicht so sicher, ob das jetzt mehr Madonna oder mehr Billy Idol ist, was da passiert. Das war so die 80er Jahre Madonna und sehr viel auch so Billy Idol, so Black Wedding, Rebel Yell. Ja, ich hab's vor allem als interslawischen Mischmasch bezeichnet. Und zwar interslawischer Mischmasch der Belanglosigkeit. Echt? Okay. Mit nerviger Flöte im Hintergrund. Ich hab, da ist im Hintergrund irgendein Flötengeräusch. Wo ich den Flötenmann auf der einen Seite feier, ist die Flöte im Hintergrund bei diesem Song so dermaßen deplatziert und störend. Mhm. Ja. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht mit. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich höre, ich meine, beim Text ist es schwierig, weil das Ding ist, was, viersprachig? Ja, das ist so eine, kann sein. So eine panslawische Nummer irgendwie. Ja, also ich habe so viel mitbekommen, dass es irgendwie junge, selbstbewusste Frauen kritisieren, das Patriarchat ist, glaube ich, so grob zusammengefasst, das, worum es in dem Song geht. Ja, das dürfen die gern tun und ich finde, da ist halt auch wieder genau dieses Thema zu viel Meta. Also das fand ich sehr on your nose, also ja. Aber ja, war. Fand ich, schau dir das Musikvideo mal an, also das fand ich ganz interessant. Okay. Aber so, ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Gut, ja, hier steht, dass es wohl als Chiffre für den Zusammenhalt der slawischen Nationen gegen einen nicht genannten, aber zwischen den Zeilen klar erkenntlichen Aggressor steht. Naja. Hm. Ja, die Macht der Frauen gegen den großen Aggressor, der nicht genannt wird. Naja. Ja. Ach, und das ist übrigens nicht der Beitrag, den ich meinte, der so viele Sprachen vereint. Das ist noch ein anderer, der so viele Sprachen vereint. Ja. Okay. Auch da kommen wir noch dazu. Ja, da bitte nochmal gesondert drauf hinweisen. Ja, gerne. Gut, gewinnt das Ding? Nö. Nö. Top 10 vielleicht. die Slowakei nimmt ja schon gar nicht mehr teil. Deswegen springen wir jetzt auf die andere Seite Europas, in die Niederlande. Ah, ja. Ja. Die Niederlande. Mia Nicolai und Dion Cooper, Burning Daylight. Das einzige Duett im Teilnehmerfeld, wenn ich das richtig überblickt habe. Ja, das einzige Duett zwischen Mann und Frau. Ja, überhaupt Duett, glaube ich, tatsächlich. Also nicht, es gibt ja Bands manchmal auch, wo zwei Sänger sind, aber tatsächlich, was so als klassisches Duett angesiedelt ist. Genau. Magst du was dazu sagen? Du hast einen Softspot für die Holländer. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich mag ja die Niederlande, ich mag niederländische Musik oder niederländische Künstler, ich mag niederländische Sprache und vor allen Dingen finde ich auch Englisch mit niederländischem Akzent sehr süß. Ja, aber also Duette haben sowieso grundsätzlich das Problem, wenn die nicht dauerhaft als Duettpartner unterwegs sind, wie gut sie live miteinander harmonieren werden. Das werden wir dann noch sehen. Der Song ist ganz gut, aber belanglos letzten Endes auch. Deshalb, die werden auch in den Grauen des Mittelfelds und wahrscheinlich sogar des unteren Mittelfelds untergehen, wenn sie es in die Hauptrunde schaffen. Ja, die bleiben im Halbfinale. Ich habe geschrieben, solide Popnummer, holt mich allerdings kaum ab, ist aber auch nicht schlimm. Ja, der tut nicht weh, das stimmt. Das ist das Beste, was man drüber sagen kann. Ja, ich hab das Wort belanglos zum Beispiel hier mal weggelassen. Weil so belanglos fand ich es dann nicht, aber es ist, ja, mei. Und jetzt kommen wir, last but not least, zu Finnland. Ja. Die letzte, ja. Ja, Finnland. Weißt du, Electric Callboy sollte vielleicht doch drüber nachdenken, nächstes Jahr nochmal anzutreten. Vielleicht für Finnland. Also erstmal müssen wir sagen, wer da antritt. Kaeria mit dem Song Cha-Cha-Cha. Ja. Und Kaeria sieht nicht aus wie der typische Cha-Cha-Cha-Tänzer. Das stimmt. Dafür eher wie so ein grünes, aufgepumptes Michelin-Männchen. Ja. Hast du da das Live-Ding gesehen? Ja, natürlich. Gut, ich habe ja bei den meisten Fällen die Musikvideos gesehen. Das heißt, du kannst mir die Frage beantworten, wird da live auf der Bühne gerestelt? Nee. Okay, weil das Musikvideo spielt in einem Wrestling-Ring und die wresteln miteinander. Nee, es ist, ja. Ich würde es jetzt nicht als, also ja, es ist ein Ring, aber es ist kein so klassisches Wrestling im Sinne von, wie wir es wirklich als Catchen sehen, sondern es ist eher so sehr kuschelig, sehr harmonisch, viel Goldglitter, Menschen in Cha-Cha-Cha-Kleidern und ja. Mhm. Und er halt mit seinen grünen Puffärmelchen oder mit seinen Muskelärmelchen. Okay. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ich feiere die Finnen mal wieder dafür, dass sie neben gutem Metal auch solche poppigen Nummern raushauen. Ich hoffe, die Stimme hält in der Live-Show, was sie verspricht, weil der Typ kann einiges. Ich weiß allerdings, dass solche Stimmen auch gerne mal an einigen Stellen sich ein bisschen vertun. Und wenn die Stimme hält und die Show passt, dann gewinnt das Ding auch möglicherweise, weil es einfach eine gute Nummer ist. Okay. Also ich habe da echt Spaß gehabt. Witzig, dass du das, also ich hätte das nicht als poppig einsortiert. Du hast eine andere Definition von Pop, glaube ich, als ich. Mit dem Song konnte ich beim ersten Hören tatsächlich nicht so wirklich viel anfangen. Also beziehungsweise so ab der zweiten Hälfte fand ich ihn ganz interessant. Beim zweiten Hören fand ich ihn dann relativ gut. Und ich glaube, das wird das Elend dieses Dings sein. Das werden viele Leute zum ersten Mal hören, die an Radiopop gewöhnt sind. Und für die wird es nicht funktionieren. Und deshalb wird es für Finnland, glaube ich, kein Sieg. Okay, ja, sie werden es ja zweimal hören, weil sie hören es ja im Halbfinale. Nicht alle Menschen gucken das Halbfinale. Ich glaube, relativ viele Menschen gucken nur das Finale. Dafür können ja in der Zwischenzeit alle möglichst im Internet schon vorher gucken, wer da antritt. Ja, aber das machen nicht viele Menschen. Das machen nur die Hardcore-Fans und du. Okay. Schön. Also, wir sehen, es ist ein buntes Sammelsurium. Ich glaube, ich habe... Wie viel Ja's habe ich? Ich habe Hier, ja, ja, ja, okay. Jury ist aus deiner Umgebung fallen, dass als Kunst ist tatsächlich nicht ein, ja, das Ding gewinnt, sondern es ist wirklich nur eine ein zynischer Beitrag. 1, 2, 3, 4, 4. Okay. Oder? Nee, 3. Ja, gut, wenn Publikumsvoting könnte gut punkten, dann habe ich 4 Leute, denen ich im ersten Halbfinale Siegchancen einrechne. Nicht schlecht. Ich habe mit dem ersten Halbfinale meine Top 5 und sogar meine Top 6 geschlossen und kann mir das zweite Halbfinale eigentlich schenken. Okay. Warte, im zweiten Halbfinale, um da schon mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, 1, 2, 3, 4, 5. Im zweiten Halbfinale habe ich 5 Songs mit Siegchancen. Nicht schlecht. Ich zähle mal kurz meine Top 10 durch. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich das richtig sehe, ist aus dem zweiten Halbfinale tatsächlich nur ein Song in meinen Top 10. Schön. Das wird spannend. Ja, wir beweisen wieder mal unheimlich Geschmacksunterschiede. Ja. In diesem Sinne, wir freuen uns drauf in Folge 352, schließen Folge 351, wünschen euch ein schönes erstes Halbfinale, wenn ihr es euch anschaut. Ja, bleibt uns gewogen. Bis denn. Ciao, ciao.